Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. In Deutschlandradio Kultur Thementag Frankreich. Facebook will unsere Gedanken lesen. So lauten heute einige Überschriften in den Zeitungen. Und das soll dann, wenn die Entwicklung soweit ist, so aussehen, dass wir einen Hut tragen oder einen Helm. Und der liest dann die Gedanken und überträgt sie sozusagen direkt in die digitale Welt. Wir brauchen also keine Worte mehr in unsere Smartphones tippen, sondern direkt erscheinen die Worte auf dem Display. Das, was wir denken. Studio 9 heute der Tag mit Cécile Kaller, Journalistin zwischen den Welten, zwischen Frankreich und Deutschland und insofern vielleicht auch Expertin für Telepathie oder für Gedankenübertragung, vielleicht auch nicht. Aber uns zugeschaltet ist jetzt auch Thomas Metzinger, Philosoph an der Universität Mainz mit Hauptarbeitsgebiet bei der Philosophie des Geistes und der Neuroethik. Für wie wahrscheinlich, Herr Professor Metzinger, halten Sie es denn, dass das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, tatsächlich mal Wirklichkeit wird? Das wird sicher Wirklichkeit. Das ist ja auch nichts Neues. Ich habe ja selbst in dem Wäre-EU-Projekt 5 Jahre mitgearbeitet. Es gibt in Europa schon Leute, die über Gehirn-Computer-Schnittstellen zum Beispiel gemalt haben oder Twitter-Nachrichten in Gruppen verschickt haben. Wir haben da zum Beispiel versucht, das menschliche Selbstmodell im Gehirn enger an Avatare und Roboter zu koppeln. Und zum Teil eben auch über Gehirn-Computerschnittstellen. Man muss aber sehen, das ist jetzt halt die vollmundige Ankündigung aus Amerika, dass sie die Grundtechnologie, die sie dafür brauchen, um sowas nicht durch Elektroden, sondern wirklich zuverlässig an der Oberfläche des Kopfes abzunehmen, überhaupt noch entwickeln müssen. Die haben sie gar nicht, die Technologie. Auf der anderen Seite haben sie vielleicht gesehen, dass Elon Musk heute gleich nachgezogen hat. Also die großen Oligarchen dieses Forschungsbereichs fangen jetzt vielleicht langsam so an, einen Wettbewerb da zu entwickeln. Aber die Frage ist ja, ob wir das möchten. Ob wir möchten, dass unsere Gedanken gelesen werden können per Technik. Ja, das schafft natürlich viele ethische Probleme. Zum Beispiel haben wir schon in der Philosophie lange diskutiert, Datenschutz, Problematik für das menschliche Gehirn. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass zum Beispiel die junge Generation heute sich freiwillig ganz nackt entblößt im Internet und viele Leute das eigentlich gar nicht mehr als problematisch empfinden, dass zum Beispiel die NSA in allen deutschen Telefonen und Rechnern drin ist. Wir sind ja eigentlich schon völlig transparent. Ältere Leute stört es noch ein bisschen, die finden das politisch und ethisch bedenklich, aber junge Leute schon gar nicht dann mehr. Dann müsste man die jungen Leute vielleicht bewusst werden lassen dessen, was da passiert. Also sprich, vielleicht sind sie zu wenig sich dessen bewusst, welche Folgen das haben wird. Ja, müsste man vielleicht tun, aber ich bin Universitätsprofessor und habe mit denen zu tun. Mhm. Die sind mit besseren Sachen beschäftigt. Also ich habe es nicht als Wissenschaftlerin beobachtet, aber was ich gesehen habe, ist, dass es eine gegensätzliche Phänomene gibt. Es gibt einen Teil der Leute, die sehr skeptisch geworden ist, auch unter den jungen, sehr gut ausgebildeten Leuten gegenüber eben Facebook und anderen Netzwerke und andere, die sich komplett entblößen, in der Tat. Ja. Ich frage mich nur, bei einer solchen Technik, die angeblich unser Gedanken lesen sollte und sie sofort auf ein Gerät übertragen sollte, was macht man dann mit ambivalenten Gefühlen? Ja, also viele sind sich gar nicht bewusst, dass große Teile schon rauslaufen. Also wenn Sie zum Beispiel Cortana benutzen von Windows, dann haben Sie eigentlich immer ein offenes Mikrofon in Ihrem Wohnzimmer und das läuft alles in die Cloud. Wenn Sie solche Spiele spielen, bei denen man mit Körperbewegungen was spielt oder Avatare kontrolliert, wie das bald sein wird, dann gibt es etwas, das nennen wir den kinetischen Fingerabdruck. Auch. Das heißt, man kann aus dem Bewegungsmuster eines menschlichen Körpers auch Persönlichkeitsmerkmale extrahieren. Sicher wird es da auch Ambivalenzen geben und Sachen, die wir nicht richtig verstehen. Am Ende verstehen die Maschinenlernprozesse die vielleicht besser als wir Menschen untereinander. Höre ich denn da so ein bisschen Resignation raus bei Ihnen? Also, dass Sie sagen, ist halt eine Entwicklung, die können wir nicht aufhalten, wir müssen versuchen, sie zu gestalten? Also zuerst muss man mal zwei Sachen auseinanderhalten. Also ob die Technologie kommt und ob das wirklich klappt, das ist offen. Vielleicht funktioniert es auch nicht. Ich denke, dass das in 10 bis 20 Jahren funktionieren wird, aber dann täusche ich mich vielleicht dabei. Die andere Frage ist, ob wir sowas politisch wollen. Und politisch ist es ja so, dass wir uns schon unterworfen haben. Also Frau Merkel hat uns ja schon kampflos den großen amerikanischen Konzernen und dem Geheimdienst ausgeliefert. Das haben wir schon. Und wir könnten jetzt natürlich ethische Debatten darüber führen, was wir eigentlich wollen in unserer Gesellschaft mit solchen Technologien. Das wäre auch gut und richtig. Ich selbst bin da aber einfach nicht mehr so optimistisch, dass da noch viel zu retten ist. Das sagt Thomas Metzinger, Philosoph und Spezialist für Neuroethik an der Universität Mainz. Danke, Herr Metzinger, für das Gespräch. Einen schönen guten Tag noch. Ihnen auch.